Bene, do la parola al professor Eckert. Meine Damen und Herren, ich möchte mich kurz fassen. Meine Ausführungen schließen ganz unmittelbar an die Ausführungen von Herrn Professor Fischer an, mit der einzigen Verlagerung dahin, dass nicht mehr das Problem der Unmittelbarkeit jetzt thematisch wird, sondern das Problem der philosophisch-theologischen begrifflichen Bestimmung der schlechthinischen Abhängigkeit. Und meine Frage ist dabei, inwieweit der Gottesgedanke dominant ist für die Bestimmung des Begriffs der schlechthinischen Abhängigkeit. Ich werde mein Referat etwas kürzen, vielleicht entsteht dadurch ab und zu der Eindruck, dass das etwas gerafft ist, aber der Zeit halber. Die Frage also der vorliegenden Untersuchung ist zu klären, welche Bedeutung der Gottesgedanke für die Bestimmung des Wesens, der Wahrheit, der Religion einnimmt und in welcher Weise diese Frage mit einem genauen Verständnis des Begriffs des schlechthinischen Abhängigkeitsgefühls zusammenhängt. Das Grundproblem der religionsphilosophischen Überlegungen Schleiermachers besteht darin, in einem vergleichenden Verfahren die Vermittlung der konkreten Erscheinungsvielfalt individueller Religionen mit einem auf ein allgemeines Wesen der Religion zielenden Wissen zu erreichen. Mit dieser methodischen Vorgehensweise soll sowohl das Gemeinsame, das heißt das Wesentliche und Gleichbleibende aller geschichtlichen Religionen, als auch die Möglichkeit verschiedener Gestaltungen, das heißt des Veränderlichen und Zufälligen, begreifbar werden. Als ein geschlossenes Ganzes, so formuliert Schleiermacher, kann in der Überzeugung Schleiermachers Religion nur nachgewiesen werden, wenn eine immer schon anzutreffende geschichtliche Wirklichkeit der Religion mit einem zugleich vorauszusetzenden Begriff von Religion zusammengedacht. So heißt es in der ersten Auflage der Einleitung in die Glaubenslehre, und meine Zitate von Schleiermacher stammen immer aus der ersten Auflage, wenn ich anders vermerke. So heißt es in der ersten Auflage der Einleitung in die Glaubenslehre, dass, ich zitiere, das in der menschlichen Natur begründet sein, der Gesamtheit aller religiösen Erregungen aufzuweisen. In Schleiermachers philosophischen Theologie wird daher die anthropologische Fragestellung zwingend, wenn der religiöse Glaube als, so heißt es wieder, wesentliches Lebenselement bestimmt werden soll. Schleiermachers Religionsphilosophie sucht, das in allem geschichtlichen religiösen Selbstbewusstsein mitenthaltene, beziehungsweise das der menschlichen Natur einwohnende, so Schleiermacher, schlechthinische Abhängigkeitsgefühl als eben jenes wesentliche Lebenselement aufzuweisen. Philosophischer Theologie und Religionsphilosophie obliegt es demnach, das Wesen und die Wahrheit der Religion so zu denken, dass es als ontologisch existenzielle Bestimmung menschlichen Lebens nicht ohne die geschichtliche Dimension begriffen werden kann. Als Grundthese meiner vorliegenden Untersuchung kann formuliert werden, dass das allgemeine, ursprüngliche, so haben Sie das ja auch formuliert, dass das allgemeine, ursprüngliche, schlechthinische Abhängigkeitsgefühl als, so Schleiermacher, Mitgesetztsein Gottes im menschlichen Sein nur wirkliches Bewusstsein als geschichtliches werden kann. Und dass umgekehrt, ohne eine allgemein angenommene schlechthinische Abhängigkeit des Menschen von Gott, eine geschichtliche Bestimmung des Menschen in seinem Verhältnis zu Gott nicht möglich wäre. Was ist aber, so muss dann gefragt werden, dass der menschlichen Natur inhärente schlechthinische Abhängigkeitsgefühl, das Schleiermacher auch Gefühl von Gott nennt, genauer hin. Im Folgenden soll die transzendente Bestimmtheit Gott und die immanente Bestimmtheit Welt des unmittelbaren Selbstbewusstseins herausgearbeitet werden. Das unmittelbare Selbstbewusstsein ist für Schleiermacher nicht nur der Konvergenzpunkt religiöser Wirklichkeit im Menschen, sondern manifestiert zugleich in der Bestimmtheit des Gefühls, Wesen und Inhalt der Religion. Mit dieser Bestimmtheit gelangt die ontologisch notwendige Wesens- und Wahrheitsstruktur der Religion ins Blickfeld. Die Wirklichkeit religiösen Glaubens wird auf ihre für das philosophische Wissen nachträglich erkennbare Notwendigkeit für menschliche Wirklichkeit hin befragt. Um zu klären, in welcher Weise Religion notwendiges allgemeines Element des menschlichen Geistes ist und Gegenstand der Religionsphilosophie werden kann, greift Schleiermacher auf die philosophischen Bestimmungen seiner Dialektik zurück. Ohne auf diese hier näher hin eingehen zu können, ist das Verständnis der folgenden Ausführungen ohne ihre Kenntnis nicht möglich. Die umfassendste und genaueste Formulierung des anstehenden und zu klärenden Zusammenhanges findet sich in Paragraphen 36 der ersten Auflage, der all jene Begriffe enthält und in Beziehung zueinander setzt, die den Begriff des absoluten Abhängigkeitsgefühls bestimmen. Ich zitiere: In dem im unmittelbaren Selbstbewusstsein wir uns schlechthin abhängig finden, ist darin mit dem eigenen Sein als Endlichem das unendliche Sein Gottes gesetzt, und jene Abhängigkeit ist im Allgemeinen die Weise, wie allein beides in uns als Selbstbewusstsein oder Gefühl eins sein kann. Diesen Text des Paragraphen 36 muss die Interpretation in seine Bestandteile zerlegen, um die grundlegenden Bestimmungen des Wesens der Wahrheit der Religion entwickeln zu können. Das wirkliche Bewusstsein des Menschen von sich selbst unterliegt immer wechselnder Bestimmtheit. Der Mensch ist sich seines Selbst an und für sich nicht bewusst, sondern er findet sich immer in Beziehung auf etwas. Über diese Bestimmtheit seines Selbstbewusstseins verfügt der Mensch nicht aus eigenen Möglichkeiten, vielmehr verweist diese Bestimmtheit auf etwas von seinem Selbstbewusstsein Verschiedenes. Das heißt, sie verweist, so Schleiermacher, unser So-Sein auf etwas als mitwirkende Ursache. Das Bewusstsein des Menschen von sich selbst stellt nach Schleiermacher nun diese Bestimmtheit nicht gegenständlich vor, sondern wir werden, wieder Zitat, unserer selbst als in unserem So-Sein durch etwas bestimmt inne. Das heißt, Selbstbewusstsein ist sich nur als in Beziehung Sein seiner Bestimmtheit bewusst. Schleiermacher definiert das unmittelbare Selbstbewusstsein, das durch Ursachen bestimmt wird, in seiner Empfänglichkeit als Verhältnis der Abhängigkeit. Als Selbsttätigkeit meint das Selbstbewusstsein des Menschen ein Verhältnis der Freiheit, das heißt von Wechselwirkung und Gegenwirkung. Schleiermacher grenzt die Selbsttätigkeit der Freiheit des Menschen ab gegenüber der Religion als reinem Gefühl der Abhängigkeit. Dieses reine Gefühl der Abhängigkeit meint nicht ein Verhältnis der Wechselwirkung, sondern ist als schlechthiniges Abhängigkeitsgefühl jenes, das Ausschließlichkeit beansprucht. Was heißt nun schlechthinige Abhängigkeit, wenn sie abgegrenzt wird von jeder teilweise gegebenen Abhängigkeit? Teilweise Abhängigkeit meint für Schleiermacher das Mitbestimmtsein des menschlichen Selbstbewusstseins, entweder von einzelnem Endlichen, beziehungsweise von der Welt als der Gesamtheit des endlichen Seins. Schleiermacher redet daher, ich zitiere wieder, vom Gefühl der Notwendigkeit. Auf Endliches aber kann der Mensch selbsttätig einwirken oder diesem Endlichen entgegenwirken. Das heißt, gegenüber Endlichem kommt das, so Schleiermacher, Freiheitsgefühl zur Geltung. Schlechthinige Abhängigkeit aber kann gerade nicht ein Verhältnis des Menschen zur Welt als im Begriff des Endlichen besagen. Der Mensch gehört zu endlicher Wirklichkeit als Teil derselben. Das heißt, partielle Abhängigkeit findet sich innerhalb endlicher Bezüge und endlicher Gegensätze. Schlechthinige Abhängigkeit schließt daher ein, die Einheit alles Endlichen betreffend, dass, ich zitiere, unser Selbstbewusstsein zugleich die Gesamtheit alles Endlichen darstellt. Ist sich der Mensch so in seiner Endlichkeit als schlechthin abhängig bewusst, so ist mit unserem Selbst alles Sein des Endlichen in diese Abhängigkeit mit eingeschlossen. Das unmittelbare Selbstbewusstsein ist für Schleiermacher nicht isoliert von endlicher Wirklichkeit denkbar. Mensch und Welt sind in der Einheit des Selbstbewusstseins untrennbar verbunden. Worauf bezieht sich aber die schlechthinige Abhängigkeit menschlicher Welt? Die Einheit alles Endlichen, die Schleiermacher in das Selbstbewusstsein als Endlichkeitsbewusstsein einbindet, meint die Welt als, ich zitiere, die geteilte Einheit, welche zugleich die Gesamtheit aller Gegensätze und Differenzen ist. Das Woher schlechthinischer Abhängigkeit kann dann aber nur Gott als, ich zitiere, ungeteilte absolute Einheit sein. Nur auf dem Hintergrund der Dialektik kann der Begriff schlechthinischer Abhängigkeit verstanden werden. Schleiermachers philosophische Gotteslehre stellt die unabdingbare Voraussetzung für das Verständnis des religionsphilosophischen Entwurfs, des Wesens und der Wahrheit der Religion dar. Wenn vom schlechthinigen Abhängigkeitsgefühl die Rede ist, bringt Schleiermacher daher, so lässt sich sagen, die Beziehung von Gott und menschlicher Welt in ihrem Konvergenzpunkt des unmittelbaren Selbstbewusstseins zum Ausdruck. Ich zitiere ausführlich: Wenn daher, indem die frommen Erregungen auszeichnenden Gesetztsein einer vollkommenen, stetigen, also auf keine Art von einer Wechselwirkung begrenzten oder durchschnittenen Abhängigkeit, die Unendlichkeit des Mitbestimmenden notwendig mitgesetzt, so ist dies nicht die in sich geteilte und endlich gestaltete Unendlichkeit der Welt, sondern die einfache und absolute Unendlichkeit. Und dies ist der Sinn des Ausdrucks, dass sich schlechthin abhängig fühlen und sich abhängig fühlen von Gott einerlei ist. Zitat Ende. Religion heißt, als in die Endlichkeit eingebundener Mensch sich des von Gott Herseins bewusst werden. Darin kommt zum Ausdruck, was ich religiöses Gottesbewusstsein nennen möchte, das heißt die transzendente Bestimmtheit des unmittelbaren Selbstbewusstseins. Dieses auf Gott sich beziehende Selbstbewusstsein des Menschen manifestiert das Wesen der Religion in seiner ontologischen und darin zugleich anthropologischen existenziellen Dimension. Nach dem eingangs Gesagten ist allerdings wieder darauf hinzuweisen, dass Schleiermacher in dieser absoluten Bestimmtheit des Selbstbewusstseins eine allgemeine Struktur aufzeigt, die in ihrer unmittelbaren, das heißt, wie Sie auch gesagt haben, ursprünglichen Form so an und für sich nicht im wirklichen Bewusstsein, sondern immer nur mit näheren Bestimmungen, also, ich zitiere wieder Schleiermacher, wie ein allgemeines nur durch das Besondere erscheint. Schleiermacher zielt auf das allen einzelnen Erscheinungen der Religion Identische, das zugrunde liegt, und dass das religiöse Selbstbewusstsein, wie immer es gelebt werden mag, abhebt von nur auf endliches bezogenem Abhängigkeitsbewusstsein. Auf die konkret endlichen, die allgemeine Struktur realisierenden Bestimmungen komme ich gleich noch zu sprechen. Entscheidend bleibt festzuhalten, dass Schleiermacher von der Mannigfaltigkeit des Besonderen zurückgeht auf die als allgemein begriffene Wesensstruktur der Religion, das heißt, auf das schlechthinige Abhängigkeitsbewusstsein des Menschen von Gott. Voraussetzung für die behauptete Wesensstruktur der Religion aber ist die, ich zitiere nochmals, ist die notwendig mitgesetzte absolute Unendlichkeit Gottes. Zitat Ende. Die im unmittelbaren Selbstbewusstsein die Einheit der Abhängigkeit des endlichen Seins vom unendlichen Sein, wie Paragraph 36 formuliert, ermöglicht und begründet in diesem Sinne. Diesen Zusammenhang meint der in meiner Grundthese formulierte Gedanke des Mitgesetztseins Gottes im Gefühl. Wenn die Bestimmtheit des Selbstbewusstseins als schlechthinigem Abhängigkeitsbewusstsein in der Unendlichkeit Gottes begründet ist, nicht im Wissen der Vernunft, in der Unendlichkeit Gottes, dann heißt Religion zu leugnen, Gott selbst zu leugnen. Vom Gottesgedanken her entscheidet sich daher die Bestimmung des Wesens der Religion. Schleiermachers Religionsphilosophie und philosophische Theologie fassen die ontologische Struktur der Subjektivität der Religion als Einheit von göttlicher Ursächlichkeit und menschlich schlechthiniger Abhängigkeit. Der spezifische Charakter gelebter Religion lässt sich jedoch nur fassen innerhalb der gegenseitigen Bedingtheit dieser inneren Einheit des allen Religionen gemeinsamen Gottesbewusstseins und der äußeren Einheit geschichtlicher Bestimmtheit der Religion. Dieser Grundansatz Schleiermachers hält die Individualität der Religion fest, die schon die Reden über die Religion betont hatten, weshalb Süßkind schon 1909 zutreffend für Schleiermachers Denken der Gedanke der, ich zitiere, Individualität in der Identität, Zitat Ende, behauptet wurde. Von daher ist zu verstehen, wenn Schleiermacher sagt, jeder Mensch habe, ich zitiere nochmal, alles das, was der andere hat, aber alles anders, Zitat Ende. Die Begründung der Eigentümlichkeit einer religiösen Glaubensweise ist demnach zum einen mit ihrem geschichtlichen Ausgangspunkt und geschichtlichen Zusammenhang gegeben. Zum anderen kann jedoch von dieser äußeren Bestimmung her das religiöse Selbstbewusstsein nur im reflexiv vermittelten Hineinbilden des Abhängigkeitsbewusstseins in das endliche und geschichtliche Selbstbewusstsein, seine ihm eigene, unverwechselbare Ausprägung erreichen. Diesen Zusammenhang gilt es im Folgenden noch knapp zu erörtern. Die bisherige Darstellung der allgemeinen Wesensstruktur des religiösen Gottesbewusstseins schlechthinischer Abhängigkeit alles Endlichen von Gott wird in Schleiermachers religionsphilosophischen Erörterungen erweitert auf ein allgemeines Verhältnis der Entwicklungsstufen innerhalb der geschichtlichen Gestaltungen der Religion. Ich zitiere, denn zu denjenigen Gestalten der Frömmigkeit, welche alle frommen Erregungen auf die Abhängigkeit alles Endlichen von einem Höchsten und Unendlichen zurückführen, verhalten sich alle übrigen wie untergeordnete Entwicklungsstufen. Zitat Ende. Als allgemeine Norm tritt diese höchste Entwicklungsstufe des religiösen Selbstbewusstseins nach Schleiermacher nur wirklich in den monotheistischen Religionen auf. Von diesem Ansatz her ergibt sich eine Unterscheidung untergeordneter und übergeordneter Entwicklungsstufen des religiösen Selbstbewusstseins, wobei sich Schleiermachers Interesse allerdings nur auf das Christentum in seiner, wie er sagt, ausschließlichen Vortrefflichkeit gegenüber anderen Religionen richtet. Voraussetzung seiner vergleichenden Religionsphänomenologie in religionsphilosophischer Absicht ist daher, dass von der Wahrheit des Wesens der Religion her gesehen sich die untergeordneten Formen der Religionen gegenüber der höchsten Entwicklungsstufe entsprechend geschichtlich gegebenen Einflüssen sehr unterschiedlich ausgebildet und ausgeprägt haben. Die Möglichkeit einer Unterscheidung religiöser Phänomene kann aber nur gedacht werden, wenn gezeigt werden kann, worin die geschichtliche Verschiedenheit des Wesens der Religion begründet liegen soll. Von der allgemeinen Bestimmung des religiösen Selbstbewusstseins als schlechthinigem Abhängigkeitsbewusstsein des Menschen von Gott her lässt sich einsichtig machen, dass in konkret gelebter Frömmigkeit und Religiosität, endlich geschichtlicher Menschen, die Einheit des Lebens von Gott und Mensch in sehr unterschiedlichen Formen und sehr verschiedenen Intensitätsgraden zum Ausdruck kommen muss. Denn es, ich zitiere wieder Schleiermacher, wird niemand sich bewusst werden können eines schlechthin allgemeinen Abhängigkeitsgefühls von Gott, sondern immer eines auf einen bestimmten Zustand bezogenen. Zitat Ende. Allein im religiösen Selbstbewusstsein erlangt das an die Endlichkeit gebundene endliche Selbstbewusstsein die Möglichkeit, die Gegensätzlichkeit alles Endlichen aufzuheben in die Abhängigkeit der Gesamtheit des Endlichen vom Unendlichen. In dem Maße, in dem das Gottesbewusstsein des Menschen sich vollendet, in der Unterscheidung von Endlichem und Unendlichem, sich vollendet in der Unterscheidung der Abhängigkeit des Menschen von Endlichem und von Unendlichem, lässt sich das religiöse Selbstbewusstsein unterscheiden. Das endliche Selbstbewusstsein des Menschen muss in einer gleichsam gegenläufigen Tendenz und Ergänzung zum Gottesbewusstsein umgebildet werden, indem das Selbstbewusstsein des Menschen transformiert wird auf seine transzendent immanente Bestimmtheit hin. Diese, wie Schleiermacher diesen Zusammenhang nennt, Hineinbildung des Gottesbewusstseins ins menschliche Selbst- und Weltbewusstsein, das doch nicht anders zu verstehen als auch ermöglicht durch sprachlich-reflexive Vermittlung, die innerhalb Lebens im Bewusstsein des Menschen wirksam und tätig ist. Diese Hineinbildung des Gottesbewusstseins ins menschliche Selbstbewusstsein bildet für Schleiermachers religionsphilosophische Überlegungen das Kriterium der Unterscheidung der Religion. Es gilt festzuhalten, dass die Bestimmung des Gottesbewusstseins jenes Selbstbewusstsein des Menschen als religiöses meint, das sich in seinem in der Welt sein, einbezogen weiß in die Einheit der absoluten Abhängigkeit alles Endlichen von Gott. Die vorliegende Interpretation sieht zugleich in der Thematik des religiösen Selbstbewusstseins die Bestimmung des religiösen Gefühls als Einheit vermittelter Unmittelbarkeit. Diese Thematik der Vermittlungsebene des Gefühls birgt für die Interpretation der Ausführungen Schleiermachers, wie ich meine, erhebliche Verständnisschwierigkeiten. In der Absicht, Religion als Angelegenheit der Einheit des subjektiven Selbstbewusstseins zu verstehen und jede Reflexion über das religiöse Selbstbewusstsein als unmittelbar erklären zu wollen, um die Einheit des Gefühls von Gott, nicht vom Wissen der Vernunft von Gott her zu begründen, werden Schleiermachers Ausführungen immer wieder unpräzise und unscharf. So hat Schleiermacher noch in der zweiten Auflage der Glaubenslehre 1830 die Vermittlung des Gottesbewusstseins, auch als, ich zitiere, das unmittelbare innere Aussprechen des schlechthinigen Abhängigkeitsgefühls, Zitat, zu bezeichnen versucht. Kann man aber wirklich voraussetzen, Schleiermacher sei entgangen, dass es eine unmittelbare sprachliche Reflexion nicht geben kann? Wie soll die Behauptung der Verschiedenheit religiöser Entwicklungsstufen aufrechterhalten werden können, wenn das Kriterium für die Unterscheidung von Gottesbewusstsein und Weltbewusstsein im religiösen Selbstbewusstsein nicht an der Vorstellung von Gott festgemacht wird? Hängt doch nach Schleiermachers eigener Aussage das religiöse Selbstbewusstsein als Gottesbewusstsein davon ab, in welcher Weise das menschliche Selbstbewusstsein alles Endliche in die Abhängigkeit vom Unendlichen einzubeziehen vermag und sich darin in der, so Schleiermacher, Vollendung des Gefühls als Gottesbewusstsein ausbildet. Diesen Zusammenhang will ich in der Unterscheidung von Götzendienst, Polytheismus und Monotheismus in einigen knappen Sätzen abschließen. Schleiermacher parallelisiert Götzendienst, Polytheismus und Monotheismus den Stufen des menschlichen Selbstbewusstseins. Im Götzendienst wird, so Schleiermacher, Zitat, das übersinnliche und sinnliche Gefühl so verworren, Zitat Ende sein, dass Göttliches und Weltliches nicht voneinander zu unterscheiden sind. Das heißt, dass Gott als endliches Phänomen vorgestellt wird, das im religiösen Gefühl verehrt wird. Religiöses Gefühl und sinnliches Gefühl sind zwar im Polytheismus schärfer getrennt als im Fetischismus. Gleichwohl überträgt das sinnliche Gegensatzbewusstsein die Vielheit und Mannigfaltigkeit endlich weltlicher Erscheinungen in das Abhängigkeitsbewusstsein von Gott. Und das heißt, Gott und Welt werden unzureichend geschieden. Das religiöse Gefühl liefert sich dem zum Göttlichen hypostasierten Weltlichen aus. Vollkommen klar, so formuliert Schleiermacher demgegenüber dann, ist das religiöse Selbstbewusstsein, ich zitiere, erst mit allem Sinnlichen zwar vereinbar, aber auch im Bewusstsein davon geschieden, da wo in den frommen Erregungen sie nur auf eines, großgeschrieben, bezogen werden. Zitat Ende. Nochmals kann von dieser Textstelle her die Unterscheidung Schleiermachers von objektivem Bewusstsein von Gott und Einheit des religiösen Gottesbewusstseins als recht ungenaue Darstellungsweise der Vermittlungsproblematik in der Einheit vermittelter Unmittelbarkeit offensichtlich gemacht werden. In die Einheit von religiösem und sinnlichem Gefühl im religiösen Gottesbewusstsein ist jedenfalls notwendig das unterscheidende Denken mit einbezogen. Dieses ermöglicht es, dass in der Einheit des Gottesbewusstseins Bewusstsein von Gott und Bewusstsein von Welt unterschieden werden können. Denn klar geschieden, so heißt es ja im Text, kann das religiöse Gottesbewusstsein als schlechthiniges Abhängigkeitsgefühl für das menschliche Bewusstsein erst sein unter Zuhilfenahme des Denkens, von dem her eine, nochmal dieser Begriff, Hineinbildung des religiösen Selbstbewusstseins ins endliche Selbstbewusstsein erfolgt. Die Einheit des religiösen Selbstbewusstseins, die die Einheit menschlichen Lebens betrifft, ist damit keineswegs gefährdet. Das heißt, in keiner Weise reduziert auf ein objektives Wissen von Gott. Denn immer ist dieses Wissen von Gott eingebunden in die geschichtlich vermittelte Positivität religiösen Selbstbewusstseins, durch die immer schon das ganze Dasein des Menschen im Gefühl geprägt ist. Wenn Schleiermacher weiter behauptet, dass die Frömmigkeit eines Monotheisten und Pantheisten gänzlich identisch sein könne, da die Verschiedenheit der Vorstellungen nicht einer Verschiedenheit des religiösen Selbstbewusstseins gleichkomme, so fordert er doch implizit gleichzeitig eine Unterscheidung, die allein der reflexiven Vermittlung des Denkens möglich wird. Ich zitiere: Sofern der Pantheismus nur wirklich ein Theismus ist, sind in ihm ebenfalls, wie im Monotheismus, Gott und Welt zusammengehörig und zugleich im Gedanken wie im Gefühl geschieden. Zitat Ende. Eine vollendete Gestaltung seines religiösen Gefühls erreicht der Mensch, wenn die Fähigkeit des Bewusstseins zu immer deutlicherem Unterscheidungsvermögen sich entfaltet. Dieser Gestaltungsprozess des religiösen Selbstbewusstseins darf aber nicht als eine notwendige, vorweg festgelegte Entwicklungslinie verstanden werden. Ob etwa der Monotheismus sich geschichtlich erst gebildet hat, ursprünglich vielleicht sogar am Anfang menschlicher Entwicklung gegeben war, oder vielleicht ganz andere Übergangsphasen denkbar sind. Diese Fragen lässt Schleiermachers geschichtliches Denken bewusst offen. Die Grundannahme der Religionsphilosophie Schleiermachers betreffend muss jedoch abschließend noch einmal daran erinnert werden, dass das religiöse Selbstbewusstsein als schlechthiniges Abhängigkeit vom Ansatz der philosophischen Theologie her, trotz aller geschichtlichen Bedingtheit, nicht als zufällige Erscheinung in menschlicher Wirklichkeit behauptet werden kann. Geht es doch im Aufweis der Wahrheit des religiösen Gottesbewusstseins um den Nachweis seiner anthropologischen Notwendigkeit. Als wesentliches Lebenselement, so hatte Schleiermacher ja gesagt, kann Religion nicht behauptet werden, als etwas, was vorkommen kann oder auch nicht. Ich danke Ihnen.